Das ist so der Moment, wo viele Menschen fangen Drogen zu. Das ist Macht und Monetas. Wissen Sie, was das ist? Kokain, falsch. Das ist Macht und Monetas. Das ist Macht und Monetas. Kokain, falsch. Das ist Macht und Monetas. Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrille. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen. Hat nicht zerleuchtet. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Nicht nur an einigen, in jedem. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Freiheit befreit unsere Gegenwart automatisch nicht. Du sagst, es ist nur zu Spaß. Lass es. So, bis morgen, macht's gut und ich gehe jetzt ein ganz kleines bisschen Rauschgift nehmen. Rauschgift nehmen. That Tyrant ends, hey, yeah.